So leicht hätten sich aber die Jünger doch nicht geschlagen gegeben, meinten die Theologen, die ja gründlich in der Apostelgeschichte Bescheid wissen. Man erinnert daran, dass die Apostel noch den sogenannten Kraftbeweis im Namen Jesu vorbringen konnten. Gewiss, sie würden solchen Beweis angeboten haben. Die Frage ist nur, ob diese Art der Beweisführung mehr Eindruck erzeugt hätte als die Argumentation mit dem leeren Grabe und den Erscheinungen. Auf den Eindruck bei den Gegnern kam ja alles an. Setzen wir nun weiter kaltblütig voraus, die Jünger hätten, wie die Apostelgeschichte berichtet, ebenfalls Wunderheilungen vollbringen können. Bei ihrem Verhör vor dem Hohen Rat hätten sie dann erklären können, wenn ihr dem Argument des leeren Grabes und der uns zuteil gewordenen Erscheinungen keinerlei Beweiskraft beilegen wollt, dann können wir euch Personen vorführen, die durch uns von langjährigen schlimmen Krankheiten geheilt worden sind, durch Anrufung des Namens Jesu. Wenn uns im Namen Jesu Wundertaten gelingen, so ist das aber ein evidenter Beweis, dass unser von euch getöteter Meister wieder lebt, also tatsächlich vom Tode auferstanden ist und von der Seite Jahwes her auf unser Bitten hin eingreift und wirkt. Aber die Verhafteten mussten wiederum eine bittere Enttäuschung erleben, denn auch die Vorführung von im Namen Jesu Geheilter machte keineswegs den erwarteten tiefen Eindruck auf das Synhedrium. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man nun von der Auferstehung Jesu überzeugt worden wäre, ganz im Gegenteil. Ich kann hier sogar im Sinne der Theologen sachlich sein und geschichtlich aus der Apostelgeschichte belegen, dass Petrus in einem derartigen Falle nichts erreicht hat, sondern hart verwarnt wurde, künftig schlechterdings nichts verlauten zu lassen oder zu lehren unter der Nennung des Namens Jesu. Siehe Apostelgeschichte 4,18. Und wie ist es denn Jesus selbst geschichtlich ergangen? Trotz all der großartigen Wundertaten haben die Synhedristen ihn verworfen und hinrichten lassen. Wunderheilungen waren damals überhaupt etwas Alltägliches. Auch die Pharisäer konnten Geister bannen, siehe Matthäus 12,27. Wäre ich Relativist, dann könnte ich sogar den Josephus in Altertümer 8,2,5 anführen, der von jüdischen Dämonenaustreibungen berichtet, wo Heilung unter Nennen des Namens Salomons erfolgte. Die Synhedristen konnten also gegen die Jünger gleichsam den Gegenbeweis führen, dass gemäß der bei ihnen beliebten Logik nun auch Salomon auferstanden und von Jahwe zum Messias und Heiland erhöht worden sein müsste. So hatten also die Apostel mit ihrem Kraftbeweis erst recht kein Glück. Sie hatten sich hiermit aber eine Blöße mehr gegeben, denn man konnte nun gegen sie noch die Anklage auf Dämonie erheben. M. Baumgarten sagt über diesen Punkt: Die Möglichkeit eines dämonischen Wunders, vergleiche Matthäus 12,24, ist bereits in dem Gesetz über den Propheten berücksichtigt. Offenbar haben die Synhedristen dieses Grundgesetz für die vorliegende Sache vor Augen. Baumgarten nimmt Bezug auf die Lahmenheilung des Petrus und wollen eben daraus für die Apostel einen Fallstrick bereiten. Sie wussten ja, dass die Apostel den Lahmen in dem Namen Jesu geheilt hatten. Sie hatten also den Namen Jesu an die Stelle des Namens Jehova gesetzt. Dies ließ sich nun sehr leicht als Verführung zum Götzendienst auslegen, indem ja, wie sie meinten, der Abstand Jesu des Gekreuzigten von Jehova, dem Allmächtigen im Himmel, unleugbar sei, und so hatte man das erwiesene Zeichen der falschen Prophetie. Somit ergibt sich, sogar geschichtlich, dass die angeklagten Jünger mit ihrer Namensmagie am allerwenigsten vor den feindlich gesinnten Mitgliedern des Hohen Rates den Beweis der Auferstehung und Erhöhung ihres Meisters hätten führen können. Sehen wir jetzt auch aufs Ganze, so muss das Urteil lauten: Im wirklichen Leben des damaligen Judentums wäre den Angeklagten der Auferstehungsbeweis in allen Punkten restlos gescheitert. Damit wäre über die Gotteslästerer der Stab gebrochen und ihre Christusbewegung im Keim erstickt worden. Es besteht auch kein Zweifel, dass die erbitterten Juden im wirklichen Leben den Jüngern dasselbe Schicksal bereitet haben würden wie kürzlich ihrem Meister. Hier ist nun auch der Ort, mich mit gegenteiligen Argumenten auseinanderzusetzen, die Johann Weiß wie folgt formuliert hat. Das Synedrium, das ja Hinrichtungen überhaupt nicht vollziehen durfte, musste sehr vorsichtig sein in der Austragung von Ketzerprozessen. Der Prozess Jesu zeigt ja, wie schwer es war, dem Statthalter derartige Anklagen plausibel zu machen. Die römische Verwaltung sah ihre Aufgabe auch darin, die Bevölkerung gegen willkürliches Wüten der ihr parteiisch erscheinenden Obrigkeit zu schützen. Es war nun gar nicht leicht, gegen die Nazarener eine Anklage zu konstruieren. Dass sie einen gestorbenen Lehrer für den Messias hielten, war kein Verbrechen gegen das Gesetz. Weiß hat mit seinen Einwänden wieder einmal durchgehendes Pech. Um bei seinem letzten Satz einzuhaken, die Behauptung der Jünger, ein hingerichteter Mensch sei auferstanden und erhöht worden und sitze nun zur rechten Jahwes als Heiland und künftiger Richter der Welt, war das allerhöchste Verbrechen gegen das Gesetz, das überhaupt begangen werden konnte. Es war die ärgste Gotteslästerung, die sich ein frommer Jude vorstellen konnte. Die Jünger haben nämlich ihren gestorbenen Meister nicht bloß für einen Messias im herkömmlichen jüdischen Sinne als weltlicher Führer und König der Juden ausgegeben. Eine Anklage war auch gar nicht schwer, sondern bei solchen Behauptungen ganz leicht zu konstruieren, sogar eine lange Serie von Anklagen. Aber die Bestätigung der Bluturteile und ihre Ausführung stand doch dem römischen Statthalter zu, meint Weiß. Es besteht nun aber gar kein Zweifel, dass auch die römische Behörde Leute, die wahnwitzige, weil völlig unbeweisbare Reden und Behauptungen von Auferstehung und himmlischer Erhöhung eines hingerichteten Verbrechers öffentlich laut werden ließen, für Unruhestifter und gefährliche Betrüger ansehen und sie dementsprechend behandelt haben würden. Wenn solche Narren und Volksaufwiegler von dem jüdischen Synedrium unschädlich gemacht werden sollten, dann hätte auch die römische Behörde mit solcher Maßnahme kein willkürliches Wüten gesehen, sondern volles Verständnis dafür gezeigt. Vollends von einem Zwiespalt zwischen jüdischem Volk und Synedrium wäre im wirklichen Leben diesmal so wenig die Rede gewesen wie bei der Verurteilung des Meisters der Angeklagten, denn das Beispiel des Stephanus beweist das sogar geschichtlich. Angesichts der gotteslästerlichen und in allen Punkten unbeweisbaren Verkündigung wären sich Volk und Hoher Rat in den zu ergreifenden Maßnahmen ganz einig gewesen.